Um 6:30, Lichter und Kronleuchter brannten bereits, war man unter den Klängen des Tannhäusermarsches die hier und da schon ausgelaufene Treppe hinaufgestiegen. Unmittelbar vorher hatte noch ein Schwanken wegen des Präsidiums bei Tafel stattgefunden. Einige waren für Dubslav gewesen, weil man sich von ihm etwas Anregendes versprach, auch speziell mit Rücksicht auf die Situation. Aber die Majorität hatte doch schließlich Dubslavs Vorsitz als ganz undenkbar abgelehnt, da der edle Herr von Altenfriesack trotz seiner hohen Jahre mit zur Wahl gekommen war. Der edle Herr von Altenfriesack, so hieß es, sei doch nun mal und von einem gewissen Standpunkt aus auch mit Fug und Recht der Stolz der Grafschaft, überhaupt ein Unikum. Und ob er nun sprechen könne oder nicht, das sei, wo sich um eine Prinzipienfrage handle, durchaus gleichgültig. Überhaupt die ganze Geschichte mit dem Sprechen können sei ein moderner Unsinn. Die einfache Tatsache, dass der Alte von Altenfriesack da säße, sei viel, viel wichtiger als eine Rede. Und sein großes Präbendenkreuz ziere nicht bloß ihn, sondern den ganzen Tisch. Einige sprechen freilich immer von seinem Götzengesicht und seiner Hässlichkeit, aber auch das schade nichts. Heutzutage, wo die meisten Menschen einen Friseurkopf hätten, sei es eine ordentliche Erquickung, einem Gesicht zu begegnen, das in seiner Eigenart eigentlich gar nicht unterzubringen sei. Dieser von dem alten Zühlen trotz seiner Vorliebe für Dubslav eindringlich gehaltenen Rede war allgemein zugestimmt worden und Baron Beetz hatte den götzenhaften alten Friesacker an seinen Ehrenplatz geführt. Natürlich gab es auch Schandmäuler. An ihrer Spitze stand Molchow, der dem neben ihm sitzenden Katzler zuflüsterte: »Wahres Glück, Katzler, dass der Alte drüben die große Blumenvase vor sich hat. Sonst bei Vaux en Tortue, vorausgesetzt, dass sowas Feines überhaupt in Sicht steht, würde ich der Sache nicht gewachsen sein.« Und nun schwieg der von einem Thormeyerschen Unterlehrer gespielte Tannhäusermarsch, und als eine bestimmte Zeit danach der Moment für den ersten Toast da war, erhob sich Baron Beetz und sagte: »Meine Herren, unser edler Herr von Altenfriesack ist von der Pflicht und dem Wunsch erfüllt, den Toast auf seine Majestät, den Kaiser und König, auszubringen.« Und während der Alte das Gesagte bestätigend mit seinem Glase grüßte, setzte der in seiner Alter-Ego-Rolle verbleibende Baron Beetz hinzu: »Seine Majestät, der Kaiser und König, lebe hoch!« Der alten Friesacker gab auch hierzu durch Nicken seine Zustimmung, und während der junge Lehrer abermals auf den von einer Rheinsberger Schlossauktion entstandenen alten Flügel zueilte, stimmte man an der ganzen Tafel hin das »Heil dir im Siegerkranz« an, dessen erster Vers stehend gesungen wurde. Das Offizielle war hierdurch erledigt, und eine gewisse Fidelitas, an der es übrigens von Anfang an nicht gefehlt hatte, konnte jetzt nachhaltiger in ihr Recht treten. Allerdings war noch immer ein wichtiger und zugleich schwieriger Toast in Sicht, der sich mit Dubslav und dem unglücklichen Wahlausgange zu beschäftigen hatte. Wer sollte den ausbringen? Man hing dieser Frage mit einiger Sorge nach und war eigentlich froh, als es mit einem Male hieß, Gundermann werde sprechen. Zwar wusste jeder, dass der Siebenmühlener nicht ernsthaft zu nehmen sei, ja, dass Sonderbarkeiten und vielleicht sogar Scheiterungen in Sicht stünden. Aber man tröstete sich, je mehr er scheitere, desto besser. Die meisten waren bereits in erheblicher Aufregung, also sehr unkritisch. Eine kleine Weile verging noch, dann bat Baron Beetz, dem die Rolle des Festordners zugefallen war, für Herrn von Gundermann auf Siebenmühlen ums Wort. Einige sprachen ungeniert weiter. »Ruhe, Ruhe!« riefen andere dazwischen, und als Baron Beetz noch einmal an das Glas geklopft und nun auch seinerseits um Ruhe bittend eine leidliche Stille hergestellt hatte, trat Gundermann hinter seinen Stuhl und begann, während er mit affektierter Nonchalance seine linke in die Hosentasche steckte: »Meine Herren, als ich vor so und so vielen Jahren in Berlin studierte, nanu, als ich vor Jahren in Berlin studierte, war da mal eine Hinrichtung. Alle Wetter, der setzt gut ein. War da mal eine Hinrichtung, weil eine dicke Klempner-Madame, nachdem sie sich in ihren Lehrburschen verliebt, ihren Mann, einen würdigen Klempnermeister, vergiftet hatte. Und der Bengel war erst 17. Ja, meine Herren, so viel muss ich sagen. Es kamen damals auch schon dolle Geschichten vor. Und ich, weil ich den Gefängnisdirektor kannte, ich hatte Zutritt zu der Hinrichtung. Und um mich rum standen lauter Assessoren und Referendare, ganz junge Herren, die meisten mit einem Kneifer. Kneifer gab es damals auch schon. Und nun kam die Witwe, wenn man sie so nennen darf, und sah soweit ganz behäbig und beinahe füllig aus, weil sie, was damals viel besprochen wurde, einen Kropf hatte, weshalb auch der Block ganz besonders hatte hergerichtet werden müssen, sozusagen mit einem Ausschnitt. Mit einem Ausschnitt. Gut, guter Mann. Und als sie nun, ich meine die Delinquentin, all die jungen Referendare sah, wobei ihr wohl ihr Lehrling einfallen mochte, keine Verspottung unserer Referendare, wobei ihr vielleicht ihr Lehrling einfallen mochte, da trat sie ganz nahe an den Schafottrand heran und nickte uns zu. Ich sage uns, weil sie mich auch ansah. Und sagte, ja, meine jungen Herren, das kommt davon. Und sehen Sie, meine Herren, dieses Wort, wenn auch von einer Delinquentin herrührend, bin ich seitdem nicht wieder losgeworden. Und wenn ich sowas erlebe wie heute, dann muss einem solch Wort auch immer wieder in Erinnerung kommen. Und ich sage dann auch, ganz wie die Alte damals sagte, ja, meine Herren, das kommt davon. Und wovon kommt es? Von den Sozialdemokraten. Und wovon kommen die Sozialdemokraten? Vom Fortschritt, alte Geschichte, kennen wir, was Neues? Es gibt da nichts Neues. Ich kann nur bestätigen, vom Fortschritt kommt es. Und wovon kommt der? Davon, dass wir die Abstimmungsmaschine haben und das große Haus mit den 4 Ecktürmen. Und wenn es meinetwegen ohne das große Haus nicht geht, weil das Geld für den Staat am Ende bewilligt werden muss und ohne Geld, meine Herren, geht es nicht. Zustimmung ohne Geld hört die Gemütlichkeit auf. Nun denn, wenn es also sein muss, was ich zugebe, was sollen wir auch unter derlei gern gemachten Zugeständnissen anfangen mit einem Wahlrecht, wo Herr von Stechlin gewählt werden soll und wo sein Kutscher Martin, der ihn zur Wahl gefahren, tatsächlich gewählt wird oder wenigstens gewählt werden kann. Und der Kutscher Martin, unseres Herrn von Stechlin, ist mir immer noch lieber als dieser Torgelow. Und all das nennt sich Freiheit. Ich nenne es Unsinn. Und viele tun desgleichen. Ich denke mir aber, gerade diese Wahl, in einem Kreise, drin das alte Preußen noch lebt, gerade diese Wahl wird dazu beitragen, die Augen oben helle zu machen. Ich sage nicht, welche Augen. Schluss, Schluss! Ich komme zum Schluss. Es hieß anno 70, dass sich die Franzosen als die glorreich Besiegten bezeichnet hätten. Ein stolzes und nachahmenswertes Wort, auch für uns, meine Herren. Und wie wir, ohne uns was zu vergeben, diesen Sekt aus Frankreich nehmen, so dürfen wir, glaube ich, auch das eben zitierte stolze Klagewort aus Frankreich herübernehmen. Wir sind besiegt, aber wir sind glorreich Besiegte. Wir haben eine Revanche, die nehmen wir. Und bis dahin, in alle Wege, Herr von Stechlin, auf Schloss Stechlin, er lebe hoch. Alles erhob sich und stieß mit Dubslav an. Einige freilich lachten. Und von Molchow, als er einen neuen Weinkübel heranbestellte, sagte zu dem neben ihm sitzenden Katzler, weiß der Himmel, dieser Gundermann ist und bleibt ein Esel. Was sollen wir mit solchen Leuten? Erst beschreibt er uns die Frau mit einem Kropf und dann will er das große Haus abschaffen. Ungeheure Dämelei. Wenn wir das große Haus nicht mehr haben, haben wir gar nichts. Das ist noch unsere Rettung und die meine einzige Stelle, wo wir den Mund, ich sage Mund, einigermaßen auftun und was durchsetzen können. Wir müssen mit dem Zentrum paktieren, dann sind wir egal raus. Und nun kommt dieser Gundermann und will uns auch das noch nehmen. Es ist doch eine Wahrheit, dass sich die Parteien und die Stände jedes Mal selbst ruinieren. Das heißt, von Ständen kann hier eigentlich nicht die Rede sein, denn dieser Gundermann gehört nicht mit dazu. Seine Mutter war eine Hebamme in Wrezen. Darum drängt er sich auch immer vor. Bald nach Gundermanns Rede, die schon eine Art Nachspiel gewesen war, flüsterte Baron Beetz dem alten Friesacker zu, dass es Zeit sei, die Tafel aufzuheben. Der Alte wollte jedoch noch nicht recht, denn wenn er mal saß, dann saß er. Aber als gleich danach mehrere Stühle gerückt wurden, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich anzuschließen und unter den Klängen des Hohen Friedbergers, der Prager, darin es heißt Schwerin fällt, wäre mit Rücksicht auf die Gesamtsituation vielleicht passlicher gewesen, kehrte man in die Parterre-Räume zurück, wo die Majorität dem Café zusprechen wollte, während eine kleine Gruppe von Allertapfersten in die Straße hinaustrat, um da unter den Bäumen des Triangelplatzes sich bei Sekt und Cognac des weiteren Bene zu tun. Obenan saß von Molchow, neben ihm von Kratz und Van Behrenboom. Molchow gegenüber Direktor Thormeyer und der bis dahin mit der Festmusik betraute Lehrer, der bei solchen Gelegenheiten überhaupt Thormeyers Adlatus war. Sonderbarerweise hatte sich auch Katzler hier niedergelassen. Er sehnte sich wohl nach Eindrücken, die jenseits aller Pflicht lagen. Und neben ihm, was beinahe noch mehr überraschen konnte, saß von der Nonne. Molchow und Thormeyer führten das Wort. Von Wahl und Politik, nur über Gundermann fiel gelegentlich eine spöttische Bemerkung, war längst keine Rede mehr. Stattdessen befleißigte man sich, die neuesten Klatschgeschichten aus der Grafschaft heranzuziehen. »Ist es denn wahr«, sagte Kratz, »dass die schöne Lilli nun doch ihren Vetter heiraten wird, oder richtiger, der Vetter die schöne Lilli?« »Vetter«, fragte Behrenboom. »Ach, Behrenboom, Sie wissen auch gar nichts. Sie sitzen immer noch zwischen Ihren Delfter Kacheln und waren doch schon eine ganze Weile hier, als die Lilli-Geschichte spielte.« Behrenboom ließ sich's gesagt sein und begrub jede weitere Frage, was er, ohne sich zu schädigen, auch ganz gut konnte, da kein Zweifel war, dass der, der das Lilli-Thema heraufbeschworen, über kurz oder lang ohnehin alles klarlegen würde. Das geschah denn auch. »Tja, diese verdammten Kerle«, fuhr von Kratz fort, »diese Lehrer, entschuldigen Sie, Lukas, aber Sie sind ja beim Gymnasium, da liegt das alles anders. Und der, der hier eine Rolle spielt, war ja natürlich bloß ein Hauslehrer. Hauslehrer bei Lillis jüngstem Bruder.« Und eines Tages waren beide weg, der Kandidat und Lilli, selbstverständlich nach England. Es kann einer noch so dumm sein, aber von Gretna Green hat er doch mal gehört oder gelesen. Und da wollten sie dann auch beide hin und sind auch. Aber ich glaube, der Gretna Greensche darf nicht mehr trauen. Und so nahmen sie den Lodgings in London, ganz ohne Trauung. Es ging auch so, bis ihnen das kleine Geld ausging. Ja, das kennt man. Und da kamen sie denn also wieder. Das heißt, Lilli kam wieder. Und sie war auch schon vorher mit dem Vetter so gut wie verlobt gewesen. Und der sprang nur ab? Nicht so ganz oder eigentlich gar nicht. Denn Lilli ist sehr hübsch und nebenher auch noch sehr reich. Und da soll denn der Vetter gesagt haben, er liebe sie so sehr. Und wo man liebe, da verzeihe man auch. Und er halte auch eine Entsühnung für durchaus möglich. Ja, er soll dabei von Purgatorium gesprochen haben. Missfällt mir, klingt schlecht, sagte Molchow. Aber was er vorher gesagt, Entsühnung, das ist ein schönes Wort und eine schöne Sache. Nur das Wie, ach, man weiß immer so wenig von diesen Dingen, will mir nicht recht einleuchten. Als Christ weiß ich natürlich, so schlimm steht's am Ende auch nicht mit einem, als Christ weiß ich, dass es eine Sühne gibt, aber in solchem Falle? Thormeyer, was meinen Sie, was sagen Sie dazu? Sie sind ein Mann von Fach und haben alle Kirchenväter gelesen und noch ein paar mehr. Thormeyer verklärte sich, das war so recht ein Thema nach seinem Geschmack. Seine Augen wurden größer und sein glattes Gesicht noch glatter. Ja, sagte er, während er sich über den Tisch zu Molchow vorbeugte, sowas gibt es. Und es ist ein Glück, dass es sowas gibt, denn die arme Menschheit braucht es. Das Wort Purgatorium will ich vermeiden, einmal, weil sich mein protestantisches Gewissen dagegen sträubt und dann auch wegen des Anklangs. Aber es gibt eine Purifikation, und das ist doch eigentlich das, worauf es ankommt. Reinheitswiederherstellung. Ein etwas schwerfälliges Wort. Indessen die Sache, drum sich's hier handelt, gibt's doch gut wieder. Sie begegnen diesem Hange nach Restitution überall und namentlich im Orient, aus dem doch unsere ganze Kultur stammt, finden Sie diese Lehre, dieses Dogma, diese Tatsache. Ja, ist es eine Tatsache? Schwer zu sagen, aber es wird als Tatsache genommen. Und das ist ebenso gut. Blut sühnt. Blut sühnt, wiederholte Molchow gewiss. Daher haben wir ja auch unsere Duellinstitution. Aber wo wollen Sie hier die Blutsühne hernehmen? In diesem Spezialfalle ganz undurchführbar. Der Hauslehrer ist drüben in England geblieben, wenn er nicht gar nach Amerika gegangen ist. Und wenn er auch wiederkäme, er ist nicht satisfaktionsfähig. Wäre er Reserveoffizier, so hätte ich das längst erfahren. Ja, Herr von Molchow, das ist die hiesige Anschauung. Etwas primitiv, naturwüchsig, das sogenannte Blutracheprinzip. Aber es braucht nicht immer das Blut des Übeltäters selbst zu sein. Bei den Orientalen, Orientalen, ja, dolle Gesellschaft. Nun, denn meinetwegen bei fast allen Völkern des Ostens sühnt Blut überhaupt. Ja, mehr nach orientalischer Anschauung, ich kann das Wort nicht vermeiden, Herr von Molchow, ich muss immer wieder darauf zurückkommen, nach orientalischer Anschauung stellt Blut die Unschuld als solche wieder her. Na, hören Sie, Rektor. Ja, es ist so, meine Herren. Und ich darf sagen, es zählt das zu dem Feinsten und Tiefsinnigsten, was es gibt. Und ich habe da auch neulich erst eine Geschichte gelesen, die das alles nicht bloß so obenhin bestätigt, sondern beinahe großartig bestätigt. Und dazu noch aus Siam. Aus Siam? Ja, aus Siam. Und ich würde Sie damit behelligen, wenn die Sache nicht ein bisschen zu lang wäre. Die Herren vom Lande werden so leicht ungeduldig, und ich wundere mich oft, dass sie die Predigt bis zu Ende mit anhören. Daneben ist freilich meine Geschichte aus Siam. Erzählen, Direktorchen, erzählen! Nun denn, auf Ihre Gefahr. Freilich auch auf meine. Da war also, und es ist noch gar nicht lange her, ein König von Siam. Die Siamesen haben nämlich auch Könige. Nun natürlich, so tief stehen sie doch nicht. Also, da war ein König von Siam, und dieser König hatte eine Tochter. Klingt ja wie aus dem Märchen. Ist doch, meine Herren. Eine Tochter, eine richtige Prinzessin. Und ein Nachbarfürst, aber von geringerem Stande, sodass man doch auch hier wieder an den Kandidaten erinnert wird. Dieser Nachbarfürst raubte die Prinzessin und nahm sie mit in seine Heimat und seinen Harem, trotz allen Sträubens. Na, na, so wenigstens wird berichtet. Aber der König von Siam war nicht der Mann, sowas ruhig einzustecken. Er unternahm vielmehr einen heiligen Krieg gegen den Nachbarfürsten, schlug ihn und führte die Prinzessin im Triumphe wieder zurück. Und alles Volk war wie von Sieg und Glück berauscht. Aber die Prinzessin selbst war schwermütig. Kann ich mir denken, wollte wieder weg. Nein, ihr Herrn, wollte nicht zurück. Denn es war eine sehr feine Dame, die gelitten hatte. Ja, aber wie? Die gelitten hatte. Und fortan nur dem einen Gedanken der Entsühnung lebte. Dem Gedanken, wie das Unheilige, das Berührtsein, wieder von ihr genommen werden könne. Geht nicht, berührt ist berührt, mitnichten, Herr von Molchow. Die hohe Priesterschaft wurde herangezogen und hielt, wie man hier vielleicht sagen würde, einen Synod, in dem man sich mit der Frage der Entsühnung, oder was dasselbe sagen will, mit der Frage der Wiederherstellung der Virginität beschäftigte. Man kam überein, oder fand es auch vielleicht in alten Büchern, dass sie in Blut gebadet werden müsse. Und zu diesem Behufe wurde sie bald danach in eine Tempelhalle geführt, darin zwei mächtige Wannen standen. Eine von rotem Porphyr und eine von weißem Marmor. Und zwischen diesen Wannen auf einer Art Treppe stand die Prinzessin selbst. Und nun wurden drei weiße Büffel in die Tempelhalle gebracht und der hohe Priester trennte mit einem Schnitt jedem der drei das Haupt vom Rumpf und ließ das Blut in die daneben stehende Porphyrwanne fließen. Und jetzt war das Bad bereitet, und die Prinzessin, nachdem siamesische Jungfrauen sie entkleidet hatten, stieg in das Büffelblut hinab, und der hohe Priester nahm ein heiliges Gefäß und schöpfte damit und goss es aus über die Prinzessin. Eine starke Geschichte. Bei Tisch hätte ich mehrere Gänge passieren lassen. Ich finde das entschieden zu viel. Ich nicht, sagte der alte Zühlen. der sich inzwischen eingefunden und seit ein paar Minuten mit zugehört hatte. »Was heißt zu viel oder zu stark?« »Stark ist es, so viel gebe ich zu, aber nicht zu stark.« »Dass es stark ist, das ist ja eben der Witz von der Sache. Wenn die Prinzessin bloß einen Leberfleck gehabt hätte, so fände ich es ohne weiteres zu stark. Es muss immer ein richtiges Verhältnis da sein zwischen Mittel und Zweck. Ein Leberfleck ist gar nichts, aber bedenken Sie, eine richtige Prinzessin als Sklavin in einem Harem, da muss denn doch ganz anders vorgegangen werden. Wir reden jetzt so viel von großen Mitteln. Ja, meine Herren, auch hier war nur mit großen Mitteln was auszurichten. Igni et ferro, bestätigte der Rektor. Und, fuhr der alte Zühlen fort, so viel wird jedem einleuchten, um den Teufel auszutreiben, als den ich diesen Nachbarfürsten und seine Tat durchaus ansehe. Dazu musste was Besonderes geschehen, etwas Beelzebubartiges. Und das war eben das Blut dieser drei Büffel. Ich find's nicht zu viel. Thormeyer hob sein Glas, um mit dem alten Zühlen anzustoßen. Es ist genau so, wie Herr von Zühlen sagt. Und zuletzt geschah denn auch glücklicherweise das, was unsere mehr auf Schönheit gerichteten Wünsche, denn wir leben nun mal in einer Welt der Schönheit, zufriedenstellen konnte. Direkt aus der Porphyrwanne stieg die Prinzessin in die Marmorwanne, drin alle Wohlgerüche Arabiens ihre Heimstätte hatten. Und alle Priester traten mit ihren Schöpfkellen aufs Neue heran und in Kaskaden ergoss es sich über die Prinzessin. Und man sah ordentlich, wie die Schwermut von ihr abfiel und wie all das wieder aufblühte, was ihr der räuberische Nachbarfürst genommen. Und zuletzt schlugen die Dienerinnen ihre Herrin in schneeweiße Gewänder und führten sie bis an ein Lager und fächelten sie hier mit Pfauenwedeln, bis sie den Kopf still neigte und entschlief. Und ist nichts zurückgeblieben und ist später die Gattin des Königs von Annam geworden. Er soll allerdings sehr aufgeklärt gewesen sein, weil Frankreich schon seit einiger Zeit in seinem Lande herrschte. Hoffen wir, dass Lillis Vetter auch ein Einsehen hat. Er wird. Darauf stieß man an und alles brach auf. Die Wagen waren bereits vorgefahren und standen in langer Reihe zwischen dem Prinzregenten und dem Triangelplatz. Auch der Stechliner-Wagen hielt schon. Und Martin, um sich die Zeit zu vertreiben, knipste mit der Peitsche. Dubslav suchte nach seinem Pastor und begann schon ungeduldig zu werden, als Lorenzen endlich an ihn herantrat und um Entschuldigung bat, dass er habe warten lassen, aber der Oberförster sei schuld. Der habe ihn in ein Gespräch verwickelt, das auch noch nicht beendet sei, weshalb er vorhabe, die Rückfahrt mit Katzler gemeinschaftlich zu machen. Dubslav lachte. »Na dann, mit Gott. Aber lassen Sie sich nicht zu viel erzählen. Ermintrud wird wohl die Hauptrolle spielen. Oder noch wahrscheinlicher der neu zu findende Name, werde wohl recht behalten.« Und nun, vorwärts, Martin! Damit ging es über das holprige Pflaster fort. In der Stadt war schon alles still. Aber draußen auf der Landstraße kam man an großen und kleinen Trupps von Häuslern, Teerschwelern und Glashüttenleuten vorüber, die sich einen guten Tag gemacht hatten und nun singend und johlend nach Hause zogen. Auch Frauensvolk war dazwischen und gab allem einen Beigeschmack. So trabte Dubslav auf den als halber Weg geltenden Nemitzsee zu. Nicht weit davon befand sich ein Kohlenmeiler, Dietrichsofen. Und als Martin jetzt um die nach Süden vorgeschobene Seespitze herumbiegen wollte, sah er, dass wer am Wege lag, den Oberkörper unter Gras und Binsen versteckt, aber die Füße quer über das Fahrgeleise. Martin hielt an. »Ja, Herr, da liegt wer. Ich glaub's ist der alte Tuxen.« »Ach, Tuxen, der alte Söffel von Dietrichsofen.« »Ja, gnädiger Herr, ich will mal sehen, was mit ihm ist.« Und damit gab er die Leinen an Dubslav und stieg ab und rüttelte und schüttelte den am Wege liegenden. »Aber Tuxen, was magst du denn hier? Wenn kein Mondschein wär, wärst du nur all kaputt.« »Jojo«, sagte der Alte, aber man sah, dass er ohne rechte Besinnung war. Und nun stieg Dubslav auch ab, um den ganz Unbehilflichen mit Martin gemeinschaftlich auf den Rücksitz zu legen. Und bei dieser Prozedur kam der Trunkene einigermaßen wieder zu sich und sagte, »Nee, nee, Martin, nicht doa. Pack mi lieber fern, upp'n Bock.« Und wirklich, sie hoben ihn da hinauf, und da saß er nun auch ganz still und sagte nichts. Denn er schämte sich vor dem gnädigen Herrn. Endlich aber nahm dieser wieder das Wort und sagte, Nur sage mal, Tuxen, kannst du denn von dem Branntwein nicht lassen? Lies dich da hin, ist ja schon Nachtfrost. Noch eine Stunde, da warst du tot. Waren sie denn alle so? Märschten Dales. Und da habt ihr denn für den Katzenstein gestimmt? Nee, gnädiger Herr, für Katzenstein nicht. Und dann schwieg er wieder, während er vorn auf dem Bock unsicher hin und her schwankte. Na nun mal raus mit der Sprache, du weißt ja, ich reiß keinem den Kopf, aber ist ja auch alles egal. Also, für Katzenstein nicht. Na, für wen denn? Für Torgelow. Dubslav lachte. Für Torgelow, den euch die Berliner hergeschickt haben. Hat er denn schon was für euch getan? Nee, noch nicht. Na, warum denn? Jo, sie sagen jo, er will was für uns tun. Und ist so sehr für der armen Lüd. Und den kriegen wir jo ein Stück Tüffelland. Und sie sagen ook, he is klöger als die anderen sind. Wird wohl. Aber er ist doch noch lange nicht so klug, wie ihr dumm seid. Habt ihr denn schon gehungert? Nee, dat grad nicht. Na, das kann auch noch kommen. Ach, ja, ja, dat wird ja wohl nicht. Na, wer weiß, Tuxen. Aber hier ist Dietrichs Ofen. Nu steigt ab und seht euch vor, dass ihr nicht fallt, wenn die Pferde anrücken. Und hier habt ihr was. Aber nicht mehr für heute. Für heute habt ihr genug. Und nun macht, dass ihr zu Bett kommt und träumt von Tüffelland.